Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich komme gerade direkt aus dem Wald. Also, Kimba ist gerade wieder da. Der liegt gerade da unten und entspannt sich. Wir haben gerade 10.000 Schritte im Wald gemacht. Also, ich glaube, ja, er ist ganz schön geschafft. Ich auch, weil 10.000 Schritte sind natürlich eine ganze Menge. Ich habe jetzt keinen Kilometerzähler dabei gehabt, sondern einfach nur diesen Schrittzähler vom Handy. Der läuft halt immer mit. 10.000 Schritte hat er gesagt und ja, das ist eine ganze Menge. Deswegen kommt das Video heute auch ein bisschen später. Aber ich freue mich, dass er wieder da ist. Im Gym war ich auch schon, Rücken habe ich gemacht, ging auch ziemlich gut. Die Verletzung, die ich hatte, ist fast nicht mehr da. Nur noch so ein Müh quasi, aber sonst ist sie fast weg. Ja, und nebenbei hier, die kennt er wahrscheinlich, wenn er im Fitnessstudio trainiert. Die typischen, den Handschuh, den man quasi auf der Hand immer mitträgt, diese Hornhaut, die sich bildet, dann immer. Naja, was soll's, gehört dazu. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist, sie weiß nicht, was sie will, aber sie ist entschlossen, es zu bekommen. Oder wie ich auch zu sagen pflege, willkommen im Gagaismus. Ich habe dafür vier Beispiele rausgesucht, von vier verschiedenen jungen Frauen, also so im Alter von 20 bis, für den einen oder anderen ist es auch noch eine junge Frau, bis 35. Und die haben mal wunderbare Real-Life-Beispiele mir demonstriert in meinem Beisein für sie weiß nicht, was sie will, aber sie zieht es durch, sie will es bekommen und das ist der pure Gagaismus, sage ich euch. Ich habe mir ausnahmsweise sogar mal diese vier Namen einfach aufgeschrieben von den Mädchen, weil dann erinnere ich mich wieder an die Geschichte. Ja, fange ich mal mit dem ersten Mädchen an. Das war, wie gesagt, eine Arbeitskollegin von mir im Autohaus. Und wollte unbedingt, wir waren damals befreundet, also damals war ich, wie gesagt, noch Blue Pill, war der Meinung, man kann auch mit einer Frau befreundet sein, habe noch nicht so richtig durchschaut gehabt, dass sie eigentlich nur den Mann benutzen. Also quasi die Freundschaft ist auch mit einer Frau immer sehr einseitig, sie braucht irgendwas, sie braucht Hilfe, der Mann hilft, der Freund hilft, also nicht der Freund, mit dem sie Vollkontakt, auf Vollkontakt geht, sondern der Freund, der einfach nur mit ihr befreundet ist. Also auf, wie heißt das, platonisch? Also ohne Vollkontakt. So, ja. So hatte ich da eine Freundin, mit der ich so befreundet war. Und die war auch meine Arbeitskollegin im Autohaus damals und die wollte dann Extensions, also diese Haarverlängerung. Da hat sie mir schon wochenlang von erzählt und ja, und sie hätte gerne die Extensions und hat schon verschiedene Anbieter angerufen. Und ja, ich sage, aber was willst du denn damit? Wie viel kostet das überhaupt? Ja, 700 Euro, sagt sie, aber das ist voll toll. Sehen die Haare toll aus, schön lang und die machen das ganz wunderbar mit Echthaar und so weiter. Ich sage, ja, meine Güte, sage ich, aber brauchst du doch nicht, ist doch Unsinn, siehst doch gut aus, sage ich. Nee, sagt sie, ich will das unbedingt haben. Kannst du mich da abends mal hinfahren nach Feierabend? Ich habe einen Termin gemacht mit der Frau, die macht das auch noch um 19 Uhr noch und dauert auch irgendwie nur 2 Stunden oder so, sagt sie. Und ja, ich war dann damals, bin da mit ihr, also wir hatten einen Firmenwagen, wir sind dann damals in so einen Firmenwagen eingestiegen, einen schönen Scirocco hatten wir damals mit 200 PS und DSG-Getriebe, hat wirklich Spaß gemacht. Und dann sind wir mit ihr dahin. Und dann fragt sie, ja, willst du auch mit rein? Nö, sage ich, ich laufe hier ein bisschen durch Hannover in der Zeit oder fahre hier ein bisschen rum und gucke mir ein bisschen was an. Und mach mal, wenn du fertig bist, rufst du mich an, dann hole ich dich wieder ab. Ja, gut, sie ist dann da rein, hat sich diese Extensions machen lassen. Nach 2,5 Stunden rief sie mich an. Ich bin irgendwo am Maschsee nochmal spazieren gegangen. Und ja, bin ich zurückgefahren zu diesem Laden, wo die Dame dann ihr nochmal abends aufgeschlossen hat, um dann dieses Geld zu verdienen, weil es ist ja schönes Geld, 700 Euro in 2 Stunden für ein paar Haare in die Haare machen quasi. Naja, und dann kam sie halt wieder raus und hatte halt lange Haare, also quasi doppelt so lang. Vorher hat sie so lange Haare gehabt und danach hat sie quasi die doppelte Länge gehabt, hat sich wahnsinnig gefreut und ja, gut gewesen. So, an sich ist daran erstmal noch überhaupt nichts Schlimmes. Das Überraschende oder beziehungsweise das, die erhellende Erkenntnis kam am nächsten Tag und ja, sagte sie zu mir, ja, also irgendwie gefällt ihr das doch nicht mehr mit den langen Haaren, das ist viel zu lang. Ich sage, okay, du wolltest doch unbedingt, seit Wochen erzählst du mir, sage ich, du willst diese langen Haare und jetzt hast du die langen Haare. Ja, aber sagt, das ist voll umständlich, du hast schon morgens gemerkt, aus dem Bett raus und so, das ist ja alles im Weg, das hängt da, baumelt da alles rum. Und ja, sage ich, okay, aber hast du gestern 700 Euro bezahlt? Ja, ich weiß auch nicht, sagst du, vielleicht schneide ich die heute Abend wieder ab. So, purer Gagaismus. Also sie weiß nicht, was sie will, sie weiß nicht, warum sie es will, sie zieht es durch und hinterher merkt sie, dass das alles weder Hand noch Fuß hat. Naja, überraschenderweise oder weniger überraschenderweise kam sie dann den Tag darauf zur Arbeit und hatte diese Extensions einfach wieder abgeschnitten. Selber zu Hause vorm Spiegel. So, purer Gagaismus. Völlige Verständnislosigkeit. Und da habe ich auch schon gemerkt, oh Gott, das war für mich eine Major Red Flag, also eine wahnsinnig große rote Flagge, wo ich schon gemerkt habe, oh mein Gott, habe ich gedacht, zum Glück bin ich mit diesem Exemplar nicht zusammen und zum Glück habe ich mit diesem Exemplar weiter nichts zu schaffen, außer dass wir so befreundet sind und sie meine Arbeitskollegin ist, aber dass ich nur ihr Freund bin, aber das habe ich auch genauso gesagt, so als dein Freund, sage ich, spielt keine Rolle, aber wenn ich dein Freund wäre, hätte ich, habe ich gesagt, dann hätten wir jetzt zu Hause richtig gekracht für die Nummer, wie kann man mal eben so in 3 Tagen 700 Euro verbrennen für gar nichts, typisch Female Nature und für mich ist dahinter, ja, das erzähle ich gleich, okay, das war die erste, die zweite. Auch ein Mädchen war eine Freundin von meiner Ex, auch ein Ponyhof-Mädchen. Die erste war kein Ponyhof-Mädchen, also auch wenn sie von unterschiedlichen Standpunkten auskommen, diese Mädchen, laufen sie doch alle irgendwie nach dem gleichen Schema. Und das zweite Mädchen war eine Freundin von meiner Freundin und war auch bei ihr eine Reitbeteiligung von einer von ihren 7 Pferden. Und das Interessante ist, sie hatte einen Job, wo sie einen befristeten Vertrag hatte. Dementsprechend war sie sich auch nicht ganz sicher, wie das jetzt weitergeht mit einem zukünftigen Job. Und hat jedenfalls auch einen klapprigen kleinen VW gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, war es ein Lupo oder ein Fox. Jedenfalls ein ganz altes Ding, ganz viel runter. Schäbige, poröse Reifen drauf. Wenn sie neue Reifen brauchte, hat sie gebraucht, irgendwelche alten Reifen gekauft und die sich draufziehen lassen. Überhaupt keine Liquidität. Und auf einmal wird der Gagaismus in ihr wach und sie kommt auf die Idee, sich ein Pferd kaufen zu wollen. Also sie möchte ein eigenes Pferd haben. Oh, Rollbär. Ja, rollt sich ein bisschen. Aber du sollst nicht rollen, du hast gerade gegessen. Kimber, hey. Bleiben Sie entspannt. Ja, jedenfalls keine Liquidität in der Tasche und kommt auf die Idee, sich ein Pferd kaufen zu wollen. Und dann auch nicht ein normales Pferd, sage ich mal vorsichtig, das so 2.000, 3.000 Euro kostet. Nein, schon ein besonderes, junges Pferd mit besonderen genetischen Anlagen, das auch schon das ein oder andere Turnier gewonnen hat, das dann 10.500 Euro kostet. Und diese 10.500 Euro hat sie nicht und dann kommt sie auf die Idee, sich diese 10.500 Euro zu finanzieren. Also, wie gesagt, sie hat einen Arbeitsvertrag, wo sie nicht weiß, wie es weitergeht. Sie hat ein Auto, das bald auseinanderfällt. Jetzt kommt sie aber nicht auf die Idee, erstmal das Notwendigste zu tun, sich vielleicht ein neues, zuverlässiges, sicheres Auto zu holen. Nein, sie finanziert sich 10.000 Euro bei der Bank, nimmt diese 10.500 Euro, fährt los und kauft sich ein Pferd. Um dann weitere Kosten zu produzieren, heißt Einstellkosten, Futterkosten. Also so ein Pferd hat mal locker im Monat, wenn alles gut läuft und kein Tierarzt kommt, 250 bis 300 Euro jeden Monat. Und das wäre allein schon die Rate gewesen für ein vernünftiges Auto. Und das hat sie dann einfach, weil sie dann ein Pferd hat, wo sie dann jeden Tag hinfahren muss, jeden Tag versorgen, abäppeln, füttern und so weiter. Braucht kein Mensch. Hat sie wieder, geht von der Zeit ab. Also sie hatte auch einen Freund zu dem Zeitpunkt oder den hat sie jetzt auch geheiratet. Der wusste es halt auch nicht besser. Hat das halt auch nicht unter Kontrolle kriegen können. Und hat dann logischerweise auch keine Zeit mehr für diesen Mann, weil sie muss ja dann zum Pferd fahren und das Pferd versorgen. Das heißt, nach Feierabend gehen die nächsten 2,5 Stunden dafür drauf. Wenn sie dann nach Hause kommt zu ihrem Partner, ist sie völlig am Ende, muss erstmal duschen, dann kann sie nicht mehr, dann setzt sich nur noch aufs Sofa und dann ist der Tag auch gelaufen. Völliger Gagaismus. Und das ist erschreckend, dass die alle nach diesem gleichen Muster funktionieren. Zum Beispiel auch meine Ex-Freundin passt auch voll in dieses Schema rein. Beispielsweise war sie auch so, dass sie, wenn eine Freundin von ihr dann mal Urlaub hatte, dann das Erste, was die immer gesagt haben, okay, dann fahren wir ins CCL, also das ist irgendwie in Garbsen, oder ins Shopping Plaza. So den ersten Tag, wenn ihre Freundin Urlaub hatte, war für die Mädels immer so ein gemeinsames Erlebnis, dass sie losfahren zum Shoppen. So. Dinge, die sie nicht brauchen, von Geld, das sie nicht haben. Und okay, wenn man dann irgendwas braucht, habe ich ja nichts dagegen, dass die shoppen. Aber das Erschreckende daran ist, auch meine Ex hat beispielsweise in ihrem Kleiderschrank, ich habe das gesehen, als ich mit ihr den Umzug gemacht habe, ich wäre fast vom Glauben abgefallen, ich habe bestimmt 20 Teile in der Hand gehabt, 20 Klamottenteile von ihr mit Preisschildern dran. Nagelneue Schuhe in Schuhkartons mit Preisschildern dran. Ich musste wirklich hart mit mir ringen, dass ich da nicht, völlige Verständnislosigkeit. Völliger, purer Gagaismus. Ich war sprachlos in dem Moment, wie sowas vonstatten gehen kann. Und das war dann leider meine eigene in dem Moment. So. Und die hat auch solche Sachen gemacht, wie wenn sie dann abends mit ihrem Handy vor der Glotze, dann haben die Weiber ja Langeweile und dann geht's los, Amazon, Klamotten bestellen und so weiter. Ist ja nicht schlimm, wie gesagt, wenn man Klamotten braucht, aber die machen das einfach nur, sie weiß nicht, was sie will aber irgendwas und eigentlich wollen sie sich nur ablenken. Das ist alles, worum es geht. Die wollen also eigentlich nur permanente Ablenkung und deswegen wollen die permanent irgendwas, weil in der Zeit, wo sie sich damit beschäftigen, müssen sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Würden sie sich mit sich selbst beschäftigen, würden sie tatsächlich merken, was für eine Art Wesen die sind und das würden die selber nicht aushalten. Deswegen brauchen die diese permanente Ablenkung. Oder was ich sagen wollte, wenn sie dann was bestellt, ist es auch so gewesen, dann standen da 5 Amazon-Kartons, die wurden geliefert, die standen bei uns auf dem Flur und ich sagte nach einer Woche so, willst du da nicht mal reingucken? Das hast du doch bestellt. Ja, mache ich dann. 3 Tage später hat sie immer noch nicht reingeguckt. Also die Kartons aufzumachen war ihr dann schon fast lästig. Also da wollte sie auch gar nicht drauf angesprochen werden. Einfach nur bestellt aus Langeweile am Abend irgendwas machen, sich mit irgendwas beschäftigen und ablenken. First World Problems, purer Gagaismus. Und dann auch nochmal das letzte Mädel, die 4. jetzt, noch ein Beispiel. Die ist ein bisschen übergewichtig und die wollte unbedingt, mit der bin ich auch befreundet, kenne ich auch schon länger, die wollte unbedingt ein Laufband. Ich weiß auch, dass sie das Video guckt und sie weiß auch, was ich davon halte. Sie wollte unbedingt ein Laufband und hat dann von ihrer Arbeitskollegin ein Laufband aufgetan, dass sie da günstig kaufen konnte. Und diese Arbeitskollegin wohnte irgendwie 5 Orte weiter, weiß ich nicht, 15 Kilometer von uns. Und ob ich ihr helfen könnte, dieses Laufband zu transportieren mit ihrem Vater zusammen. Also wieder, die machen Probleme, die sie selber nicht handeln können, weil dieses Laufband, wie gesagt, ist ein massives Laufband in Fitnessstudio-Qualität. Das wiegt bestimmt 150 Kilo. So, das haben wir dann, ich bin dann auch mit hingefahren, mit ihrem Vater zusammen. Also der alte Mann über 60, auch nicht mehr vom Herz-Kreislauf-System der gesündeste, auch vom Rücken nicht mehr der gesündeste. Und selbst für mich war das wirklich eine Katastrophe. Jedenfalls sollte es so sein, ich habe mich dazu breitschlagen lassen, ihr zu helfen, dieses Laufband. Ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt und bin damit hingefahren. Hab dann gemeinsam mit dem Mann der Laufbandverkäuferin, mit dem, also wir Männer wieder, ich und ihr Vater, die beiden Frauen, also die das Laufband verkauft hat und das Mädchen, das es haben wollte, standen natürlich nur daneben, konnten nichts. Und wir Männer haben diesen Wahnsinn dann gewuppt. Aus einem reinen Mittelhaus, aus dem Dachgeschoss, mussten wir dann über diese kleine Holztreppe dieses Ding mit gebogenem Rücken da irgendwie runterbuxieren und haben natürlich dann auch die Treppe völlig zerkratzt, weil man konnte es kaum halten, dann ist es mal aufgesetzt. Da sind richtige Brocken aus der Treppe rausgebrochen und also unvorstellbar. Unvorstellbarer Wahnsinn, dieses Laufband zu transportieren. Mit dem Kombi, als es dann endlich drin war, ging es dann rüber und dann rein. Sie wohnte im Erdgeschoss, das war nicht das größte Problem. Aber das aus dem 3. Stock von dem reinen Mittelhaus nach unten zu kriegen, es war die Hölle. Wie gesagt, alles nicht so schlimm. Sie will dann abnehmen, man will ihr helfen. Und wozu hat es geführt? Sie hat nicht 1 Gramm abgenommen, seitdem das Laufband da ist. Sie ist 5 Kilo schwerer. Seitdem sie das Laufband hat, ist sie nur schwerer geworden. Und sie hat das Laufband vielleicht 10 Mal benutzt und joggt nicht mal drauf, sondern walkt nur da drauf. So. Und wir Männer haben uns den Rücken da verrenkt. Ich hatte 2 Tage später noch Schmerzen in der Wirbelsäule von diesem Wahnsinn. Und seitdem steht das nur in ihrer 50 Quadratmeter Wohnung zusammengeklappt mittendrin und sie hängt ihre Wäsche drüber. Und wenn man das alles so erlebt hat, was ich so gesehen habe die letzten Jahre, dann festigt sich natürlich da ein gewisses Bild und mein Bild, wie gesagt, baut auf Stahlbeton, das steht nicht auf Treibsand und ich könnte mit unzähligen dieser Beispiele weitermachen. Also ich könnte das noch eine nächste Stunde machen. Ich könnte tatsächlich, wenn ich ein kurzes Brainstorming machen würde und mir nur die Namen dieser Ladies untereinander schreiben würde, dieser Fee-Fails, und dann würde mir zu jedem Namen die dazugehörige Geschichte wieder einfallen. Dann könnte ich das die nächste Stunde machen. Aber ich denke, 4 Beispiele, die ich gerade gebracht habe, reichen, um sich mal zu verbildlichen, was dieser Gagaismus und ihre Unzufriedenheit und ihr immer Wollen von neuen Dingen, was das verursacht. Und da habe ich meine Lektion gelernt und deswegen lasse ich sie mit ihrem Gagaismus grundsätzlich alleine. Also mir ist völlig egal inzwischen, was eine Frau will. Ich habe selber versucht, Frauen zu helfen. Ich habe versucht, Frauen glücklich zu machen an allen Ecken und Enden. Wer meine Videos jetzt auch schon ein paar von meinen Videos gesehen hat, der hat da auch ein größeres Bild von dem, was ich schon alles so gemacht habe. Aber nur diese 4 Beispiele reichen schon, um sich einfach mal vor Augen zu führen, wo man sich dann da plötzlich wiederfindet. Und das hat weder Hand und Fuß, das hat keinen Sinn, das hat kein Ziel, es gibt kein Ende, man kann damit nichts erreichen, gar nichts. Und deswegen muss man diese Frauen alleine lassen und seinen eigenen Weg gehen. Es geht gar nicht anders, es ist nicht anders möglich. Ich würde sagen, das 21. Jahrhundert und Female Nature ist der pure Gagaismus. Unkontrollierbar, und ich will, wie gesagt, ich distanziere mich ganz ausdrücklich von diesen Females. Die sollen ihr Ding alleine machen, und deswegen, wie ich es auch schon mal in einem anderen Video gesagt habe, ich lasse sie in ihrem ersten Problem stecken. Da ist sie gut aufgehoben, da kann sie drin rumrödeln, bis sie, so lange wie sie will. Spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Ich werde nie wieder versuchen, ein Problem einer Frau zu lösen. Es gibt kein Ende. Weil kaum haben die das erste Problem gehabt, am nächsten Tag, wie gesagt, schneidet sich ihre Extensions wieder ab und erfindet das nächste Problem. Also passt auf euch selber auf und macht da einfach nicht mit. Ja, Männer, ich denke, die Botschaft ist klar. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir ein Abo da. Und wie gesagt, bei 1000 Abonnenten mache ich dann auch nochmal diese Roomtour. Irgendwer hat schon geschrieben, hat keinen Bock auf die Roomtour, aber ein paar haben auch geschrieben, dass sie Bock drauf haben. Ich mache es auf jeden Fall, weil ich habe auch Bock drauf, und da habe ich auch viel zu sagen. Also was ich da erlebt habe, bis ich dann endlich hier in diesem Haus war, oder beziehungsweise bis ich hier dieses Haus bekommen habe zur Miete, das war auch ein besonderes Erlebnis. Aber das erzähle ich dann, Männer. Also danke für eure Aufmerksamkeit, und wir sehen uns morgen. Tschüss.